Geil. Ja, also die Stimmung ist einigermaßen gelöst. Denn es geht wieder los. Morgen quasi. Kann man so sagen, ja. Unsere Existenz hat wieder einen Sinn. Ja, Gott sei Dank. Diese wöchentliche Zusammenkunft, die wir hier fahren. Achso, ich dachte, du meinst die Existenz als Ganzes. Auch die Existenz als Ganzes, aber natürlich auch die Podcast-Existenz hat endlich wieder einen Sinn. Ja. Mensa's back. Jetzt glaube ich es auch. Der Plan liegt vor uns. Zweifler par excellence, aber jetzt liegt der Plan hier. Wir haben schon uns verabredet, wie viel Uhr wir gehen. Ja, morgen 12:30 Uhr, falls ihr dabei seid. Ja, genau, du bist eigentlich 12:30 Uhr. Ich muss wahrscheinlich schaffen. Oh. Kannst gar nicht gehen. Nee. Oh. Aber ich weiß auch, ich habe gute Gründe, warum ich nicht gehe. Gute aber ich sag mal so, es ist eine Top-Überleitung zum Montag. Aber es wäre ja ein Trend, wenn wir dich jetzt so per Zoom oder per Skype dazuschalten würden, ne? Also es wäre schon, ja. Wenn du jetzt... Ja, und dann, ja, was habe ich denn davon? Dann kann ich mir die Kräuter ein bisschen angucken durchs Video. Sollen wir einfach was wegtubern vielleicht? Nein. Dann vorbeibringen. Keiner wird die Kräuterspätzle morgen nehmen. Nee. Du hast uns allen so madig gemacht, dass wir alle Bifteki vom Wind nehmen. Außerdem ist es ein sexy Wort. Bifteki. Das müssen wir nochmal. Das muss nochmal. Nee, nee. Doch, komm. Bifteki. Ja, auch noch zu hören in der ASMR-Folge. Ja. Ich glaube, meine Nummer 2, 3 und sowas. Also, es gibt morgen tatsächlich Bifteki, Essen 2, vom Rind. Mit Tzatziki. Eiweiß ist das Beste. Richtig geil. Eiweiß ist nice. Ja. Und Gemüsereis. Sag doch mal Gemüse. Gemüsereis. Aber das ist nicht so ein gutes ASMR. Nee. ASMR. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen kritisch, muss ich sagen, gegenüber diesem Bifteki vom Rind. Ja, ich meine, da werden sie schon andere Sachen reinknallen können, die so mehr... Anreiz geben, das ist klar. Aber vielleicht haben sie das auch extra gemacht, quasi um die Leute abzuschrecken. Erstmal einen richtig schlechten Plan. Geguckt, was kommt gar nicht an. Ah, das Bifteki. Ja, und die scheiß Kräuterspätzle. Ich bin wirklich sauer, dass das der Start ist. Bin richtig enttäuscht. Ich meine, ich höre das aus deiner Stimme raus. Ja, das muss ich. Geht's euch schon, nicht auch so? Das ist schon, also du zählst das auch ein bisschen, ja. Ja, das ist aber von Fahrradfahren. Ja, aber es ist auch ein bisschen belegt in der Stimme. Ja, aber das ist ein ganz, ganz schlechtes Comeback. Ja. Vielleicht noch Essen 1 muss sagen, es ist Grönsackbuller mit Tomatenragout, Kräuterspätzle, geriebener Käse. Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ja, das ist schwach. Also ich meine, da gibt es so viele leckere Mensa-Klassiker, mit denen man einsteigen kann. Ja. Okay. Zum Beispiel die Tofu, die Asia-Suppe, die scharfe Asia-Suppe. Aber die gibt es ja nur bei Essen schnell und klar, muss man sagen. Aber zum Beispiel die Sojabolo, Klassiker. Mhm. Ja, eine Sojabolo, genau. Wir haben jetzt lange gehungert, du hast viel Hunger. Eine Sojabolo hätte ich gemacht. Kannst du an dem Montag auch mal 2 Sojabolo. Man muss da jetzt keine Bowl direkt raushauen, aber zumindest irgendwas Solides. Ja, aber ich würde jetzt mal auch eine Lanze brechen wollen hier für das Bifteki, weil das ist durchaus ein solides Essen. Du hast das schon gegessen. Ja, also da kann man nichts falsch machen. Also das ist halt so, ich meine, das ist natürlich auch... Da freue ich mich richtig drauf. Das ist natürlich auch soßentechnisch oder sagen wir mal so, also wenn man jetzt Eiwa und Tzatziki als Soße bezeichnen würde oder zumindest als eine Beilage, die, sagen wir mal, Geschmack... draufpackt, ist es ein absolut solides Essen, weil da kannst du wirklich alles schön reintunken, brauchst danach auch die nächsten 3-4 Stunden keinen mehr treffen, weil die Tzatziki riechst du. Mhm. Perfekt. Aber also, genau das suche ich. Eben. Beim Mittagessen. Nein, das haben die gemacht wegen den Abstandsregeln. Oh, ja, also das ist so. Also das ist definitiv ein Abstandsessen. Also danach brauchst du die nächsten 3-4 Stunden. 1,50, kein Problem. Und wenn du dann irgendwie ab 13 Uhr einen Slot in der UB gebucht hast, dann ist es auch scheißegal, weil du hast eh einen Tisch für dich dann. Also. Ja. Also aber ist es ausreichend Tzatziki und Eiwa? Ja, definitiv. Also ich meine... Doch, definitiv. Ich könnte mir auch vorstellen, wird da dann auch vielleicht eine braune Soße übers Bifteki geschüttet? Nein, auf keinen Fall. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wirklich gemacht. Auf gar keinen Fall. Es bleibt einfach Tzatziki und Eiwa und es ist vollkommen ausreichend. Und ich finde es tatsächlich kein schlechtes Essen. Das Einzige, was mich daran stört... ist dieser Karottenkrautsalat. Echt? Weil den finde ich eigentlich geil. Nee, der ist für mich immer so, also ich hätte gerne einen normalen Salat dazu. Ja. Da gibt es vielleicht auch. Achso, nee, der kommt mit auf den Teller dann, oder wie? Ja, also dieser Karottenkrautsalat, der haut mich nicht. Nee, oder der ist auch in der Schale. Ja, der ist schon auch in der Schale, aber der haut mich nicht vom Hocker. Okay. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber sonst ist das ein absolut solides Essen. Und dieses Bifteki, lass uns da mal über die Fleischqualität reden. Ist das tatsächlich komplett Rind? Kann man das so sagen? Weil ich habe das Gefühl, da wird mit gemischtem Hack gerne gearbeitet. Ich sag mal so, das würde ich jetzt nicht großartig hinterfragen wollen. Okay. Gesagt. Und das ist gerade Cross-Reference zu dem Konkurrenz-Podcast. Ja, aber das ist ja keine Konkurrenz. Okay. Das ist ja keine Konkurrenz in dem Sinne. Also, aber ja, nicht schlecht. Ja, also, lange geübt. Ja, nein, meine Gehirnzellen sind einfach on fire. On fleek, wie die Jugend sagt. Die Treppe habe ich lange aufgebaut. Okay, und okay, das ist auch nicht ein bisschen, manchmal finde ich, wenn die so Buletten oder sowas machen, ein bisschen wässrig alles. Das ist schlechte Fleischqualität, wenn es wässrig ist. Meine ich ja, deswegen. Nein, aber der Saft bleibt drin. Aber das Bifteck hat gerade Steak. Nein, das ist es. Nee, das ist kein Steak. Ein Hacksteak. Ein Hackbraten. Ein Hackbraten. Mit Feta drin. Falscher Haas. Nein, das ist okay. Also ist okay. Ich meine, Fleischqualität in der Mensa, müssen wir auch nicht drum herum reden, ist jetzt nie absolut fantastisch, ist ja, ja klar. Aber kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich auch nehmen, wo ich ja eigentlich kein Fleisch in der Mensa esse. Aber ich, also die Grönsackpulle. Nee, vor allem, ich habe ein richtig großes Problem gerade, weil ich seit 3 Wochen mich tatsächlich komplett vegetarisch ernähre. Und das wäre tatsächlich auch die Option, für die ich mich entscheiden würde. Ja. Mal diese Grönsack-Singi-Sungu-Sungi-Pulla, oder wie man die auch immer ausspricht. Was waren das überhaupt nochmal? Das waren so kleine Bällchen. Und da sind so kleine Teufelgesichter drauf, die gucken dich so an. Don't eat me, I'm not good. Hass, du sprichst aus allen Poren hier. Total, ja. Okay, ich werde es mir mal angucken, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, allein wegen den Kräuterspätzle. Im Zweifel ist das Auge mit und dann guckt man einfach, was einem besser gefällt. Ja. Ja. Und der Gemüsereis, wie stelle ich mir den vor? Ist das so ein Reis mit so einem Kaisergemüse, oder? de facto sind das Paprikareis. Ja, de facto sind da Spuren von Gemüse drin, aber das ist einfach so rötlich. Das ist de facto normaler Reis. Mit ein bisschen Farb drin. Ja, also Paprikapulver. Ich kann mich nicht mehr konkret erinnern, aber da sind dann so ein, zwei Gemüsestückchen drin und dann war's was. Also es ist genauso wie wenn es in der Mensa diese Nudeln mit Spargelsoße gibt und dann nur so 1,5 Stücke Spargel drin sind. Und das ist also so von der Verteilung her. Okay. Aber schauen wir mal, was mal kommt. Das ist auch ganz gut, wenn man mit wenig Erwartungen da wieder reingeht, sich nicht zu arg freut. Ja. Dann kann es eigentlich nur gut werden, morgen. Ja, vielleicht gibt es ja auch tatsächlich die Überraschung und das Rezept wurde irgendwie angepasst und auf einmal sind die Grönsacks. Eben, vielleicht haben die auch seit 8 Wochen nichts anderes gemacht, als die beiden Rezepte überarbeitet und da kommt man dann morgen hin und dann ist es wirklich eine Offenbarung. Mhm. Also da baue ich drauf, ja. Ja, ist ja klar. Ja, also ich bin vor allem drauf gespannt, wie es mit den Einlassregelungen gehandhabt wird. Also wird da wahrscheinlich eine Begrenzung geben, schätze ich jetzt mal. Ja, muss und ja. Ja, ich weiß, mit Mundschutz, ohne Mundschutz. Ja, auf alle Fälle wahrscheinlich mit. Auf alle Fälle mit Mundschutz bis zum Platz. Bis zum Platz wahrscheinlich, ja. Ja. Schauen wir mal. Also ich meine, wenn wir schon was überlegt haben, es gibt ja genügend Platz. Es sind eh nicht viele Leute in der Stadt bestimmt. Nee, eben. Ich meine, hat ja alles zu. Also was soll da? Werden jetzt nicht mega, mega viele Leute da sein. Ich glaube, es wird so aussehen wie am letzten Tag, bevor sie zugemacht haben. So ähnlich würde ich das sagen. Ja, okay, das könnte gut sein. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Andrang, weil Mensa ist wieder offen, geil. Und ist theoretisch ja mitten im Semester, aber es findet ja nichts statt. Ja, nächstes, oder? Dienstag. Wir sind, ich habe gerade gedacht, so, ja, wir sind jetzt gleich schon fertig, aber wir sprechen ja über die ganze Woche. Das ist halt voll viel zu reden. Vergangene Ära schon fast irgendwie. Aber ja, Dienstag gibt es Falafel, Kräuterdip, Mango, Currydip, Couscous, Gemüsesalat. Ja, aber nehme ich, würde ich sagen. Grundsolide. Hat das schon mal mehr gegessen von euch? Ja. Ich habe das noch nie gegessen tatsächlich. Kann das was? Ja. Ist okay. Das andere wäre Hähnchenbrustfilet mit Tomate und Mozzarella. Ja, nee. Und das wissen wir ja. Das kann leider nichts. Ja, nee, raus. Deswegen frage ich noch. Außer die Rosmarinkartoffeln, oder? Die sind geil. Finde ich sind nicht. Sind so ein bisschen wie. Dann kann ich nicht Buffet gehen und einfach Kartoffeln essen. Aber das hat ja nicht offen. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, dann also musst du das nehmen. Ich meine, das DIN A4-Blatt ist ziemlich weiß, das ich vor mir habe. Ja, das stimmt. Okay. Ja, also ja, ich meine, die Falafel, wie gesagt, das haben wir schon oft besprochen, die sind besser, als sie früher mal waren, das kann man inzwischen gut essen. Der Kräuterdip, ja. Bisschen fad manchmal, oder? Ja, und schmeckt mir immer zu arg nach Mayo oder Joghurt, ich weiß nicht genau, was die da reinmachen, ich finde es nicht überzeugend. Ihr Joghurt, das ist Mayo. Mir ist der Mango manchmal ein bisschen zu süß, dieser Mango-Curry-Dip. Bisschen arg. Also zu wenig, ja. Findest du zu süß, ich finde aber zu wenig. Zu wenig? Ja. Okay, ja. Aber trotzdem beschwere ich mich nicht, nehme ich. Nächstes. Nehme ich auch. Ja, okay. Also das ist ja auf jeden Fall die Empfehlung des Tages. Empfehlung des Tages, Falafel. Die Falafel. Und der Couscous-Gemüse ist auch gut. Ja. Kann ich nichts sagen. Das wäre eigentlich der schnelle Teller von Wahrscheinlich. Davor. Wahrscheinlich. Aber es gab ja keinen schnellen Teller. Dann haben sie es da noch reingemacht. Ja, sie machen trotzdem einen schnellen Teller oder was? Hat es noch übrig von vor 5 Wochen. Das stand im Kühlschrank. Eikfrohre haben wir das in der Kälte. Das große 2-in-1 Format der Mensa Rippmannstraße. Das ist viel länger als 5 Wochen. Gott, das sind 3 Monate her. So 3 Monate nicht mehr in der Mensa. Ja, ohne Scheiß. Okay, echt? Nee, 17.03. war das letzte Mal, oder? Echt? Ja, dann passt es ja. Ja, aber dann haben wir ja fast. Und ziemlich genau 3 Monate. Ja, stimmt. Ja, das ist richtig. 3 Monate, krass. Ja. Das ist ja länger als Semesterferien. Eben. Und selbst in Semesterferien, ich meine, muss man auch mal offen sagen, ist man ja auch meistens hingegangen. Ja. Ständig. Also, eben. Ich meine, Urlaub auf Balkonien ist am besten und dann ist da richtig. Gutes Essen. Ja, richtig. Gut. Mittwoch. Mittwoch. Da kommen zwei richtig ganz alte Klassiker rein. Ganz alte Klassiker. Raus, ja. Die Mini-Frühlingsrollen mit Süß-Sauersoße, Basmati-Reis. Gab's schon anno dazu mal, 2011. Ja, wie hießen die nochmal? Hm? In dem Joke, was die da hingeschrieben haben, da diese Witzbolde. Oh, das weiß ich nicht mehr. Haben wir das eigentlich schon mal besprochen, den Joke? Ja. Haben wir schon besprochen. Ja, schon. Hatten wir den Plan noch? Ja, den hatten wir noch. Ja. Den Joke-Plan. Nee, weiß ich nicht mehr. Komme ich nicht mehr drauf. Ja, jedenfalls würde ich da auf jeden Fall die schon die Bolo nehmen. Einfach. Ja, das ist richtig. Weil die Mini-Frühlingsrollen, die machst du halt zu Hause einfach, also... Wenn man ganz uninspiriert ist mal. Genau, kauft man die halt TK-Frühlingsrollen. Für so einen Katertag. Genau, ein bisschen besser als die in der Mensa. Echt, finde ich die ganz okay. Ja, ganz okay. Also ich finde das Essen ganz okay. Ganz okay, ja. Ist auch okay, auf alle Fälle. Aber Mittwoch hast du schon recht, auf alle Fälle die Bolo, weil, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Bolo schmecken einfach besser zu einem Bier. Ah, von da an. Ja, gut, ja. Was soll man sagen? Das wird sich dann vielleicht anbieten. Das war eine Cross-Reference. Ja, und das ist Mittwoch durchaus ein Ausschlusskriterium. Klar, Mittwoch kann man schon mal ein Bier trinken. Ja, so. Kann man. Schade ist halt, dass es keine vegane oder vegetarische Spaghetti Bolo ist. Oder ich auch Bock drauf. Die finde ich ja schon besser eigentlich. Ja. Mir wäre es echt egal, weil den Unterschied merkt man einfach nicht wirklich, oder? Findisch. Ich weiß nicht, ich habe schon lange keine richtige Bolo. Ja, dann pass mal auf. Muss ich schon sagen. Ja, den merkt man schon. Merkt man schon. Ja, das sind die Fleisch. Das dachte ich ja immer, ist so diese Stärke, dass nee, man das nicht das Gefühl hat, man verzichtet jetzt auf Fleisch. Nö, nee, hat man tatsächlich. Also die Soja-Bolo ist ja, auch ziemlich geil in der Mensa. Aber ja, eben. Ja. Ich finde schon, dass man einen Unterschied schmeckt. Aber den Unterschied schmeckt man nicht im Sinne von, das eine ist geiler als das andere. Aha. Sondern schmeckt einfach anders. Mhm, okay. So würde ich sagen. Ja, dann kommen wir also zum Mittwoch schon ein besserer Tag als das deutliche. Ja, das wäre so ein Einstiegstag. Man kann eigentlich schon sagen, es steigert sich von Tag zu Tag. Das stimmt allerdings, ja, das kann man so sehen. Ja, ich mein, obwohl der Donnerstag. Ich finde die Schuppen und Gemüsepfanne mit Rahmsoße. Und das war's eigentlich. Oder Blattsalat und Obst. Ich glaube, die ist gut. Also ja, ich bin der Fan von Schuppen. Ich gehe die auch mit, glaube ich, sogar tatsächlich. Also, da wird auch wieder Sellerie am Start sein, das weiß ich. Ja. Weil Gemüsepfanne, immer Sellerie, Karotte. Steht aber nicht dran. Ja, steht nicht dran. Ja, aber das ist ja das Standard. Ist auf jeden Fall drin. Also aber in allem. Die Schupfen sind manchmal auch so eine Seite, die ist so geil kross. Ja, aber von denen hat man halt nur 3 auf dem ganzen Teller. Ah. Manchmal 5, wenn es ein guter Tag ist. Ja, okay. Das ist das gleiche Problem wie bei den Gnocchi halt. Ja, stimmt. Und die, wo halt nicht eingebraten sind, die sind einfach... Aber die kann Teige. Schön in der Rahmsoße tunken. Wenn man Glück hat, kriegt man schön viel Rahmsoße. Ja. Okay, ich sehe es. Ich bin kein Freund, nee. Ja, ich und normalerweise... Es gibt eine Art und Weise, wie ich die feiere. Das ist mit Sauerkraut. Richtig. Und das ist ja normalerweise ein Tagesgericht, oder? Gibt's die im Essen 1? Die Schupfen und Gemüsepfanne? Nee, das ist schon ein Tagesgericht, gell? Was sich ja auf Essen 1 macht. Ja. Reingemogelt. Vielleicht wegen der Rahmsoße. Die gibt es schon immer dabei. Nee. Doch. Echt? Achso, was sonst dabei sein? Ich dachte, die gibt es auch ohne. Das wäre noch toller. Schupf du die Gemüsepfanne. Trockene. Nee. Du kannst schon Salatsauce nehmen. Ja, nee. Sowas macht mein Vater. So weit kommt es. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, so weit kommt es noch. Gut, alternativ könnt ihr ja auch das Cordon Bleu vom Schwein nehmen. Ja, wo alle Zusatzstoffe drin sind, wo es gibt's. SCH4568. Alles dabei. Schö. Ja. Aber wir haben ja gar keine Auflistung, gell? Sonst könnten wir jetzt gucken. Doch, hier unten. Haben wir eine Auflistung? Da. Mit Antioxidation. Mit Schwein und dann 4 mit Farbstoff. Ach so, klar. Anti-blablabla, Konservierungs. Mit Schwein und Phosphat. Ja. Das ist gut. Habe ich noch nie gegessen, das Cordon Bleu, um ehrlich zu sein. Vielleicht bin ich pervers drauf und nicht. Vielleicht brauche ich das auch. Vielleicht brauchst du das Mittwoch. Nach Cross-Reference. Kling, kling. So ein Cordon Bleu. Vielleicht, mal sehen. Schon los, aber der hat das dafür auch eine Pumpe. Vielleicht der Sauerstoffzelt. ja, gucken wir mal. Tagesform abhängig machen wir das. Kohlrabi-Erbsengemüse. Auch spannend. Das ist bestimmt mit einer Sahnesoße gemacht. Ja, in so einer Bechamel. Bechamel? Ja. Meinst? Ja. Das schmeckt man mehr. Oder halt so, ne? Ja. Ja. Wir machen einfach die Outtake-Folge, während wir die echte Folge machen. Yeah! Genau. Also jetzt ist gerade eine Outtake-Folge. Nein, es wurde gerade so angerissen. Fast so, also es wird fast eine, aber wir kriegen jetzt die Kurve und machen Freitag Englisch-Honig-Tofu! Cäsar-Nudeln, Gemüse, nices Essen. Geröstete Mandeln. Ich erinnere mich, dass es auf der Top 5-Liste war, eines dieser Menschen, die hier am Tisch sitzen. Ja, ich. Einer. Ja. Ich habe hinterher noch gedacht, ich habe es zu hoch gerankt. Das weiß ich immer noch, als wäre das gestern gewesen. Und das habe ich vielleicht auch getan, aber trotzdem. In Anbetracht dieser ganzen Woche würde ich das immer noch als Top 3 würdiges Essen in dieser ganzen Woche. Also ich sag mal, in der Woche ist es wahrscheinlich sogar die Top 1. Die Top 1. Würde ich fast auch sagen. Guck an. Ja. Außer die Spaghetti Bolognese wäre vegetarisch, dann wäre das die Top 1. Ja. Aber so. Also ja, für mich hat die Schupfnudel-Gemüsepfanne schon ein Konkurrenzpotenzial. Irgendwo die Tofu ist für mich ein Gewinner auf jeden Fall. Und das, also das spricht für eine richtig schwache Woche, wenn der irgendwo Honigtofu das Beste zu essen ist. Aber was fällt euch denn auf, wenn ihr jetzt euch mal den Freitag anguckt? Kein Milchreis. Zum ersten Mal in der Geschichte der Mensa Rempartstraße gibt es wahrscheinlich keinen Milchreis. Da kann vielleicht auch einen Schrei geben. Da muss man schon mal gucken, ne? Also da muss da wirklich dann einiges passiert sein. Da muss die Mensa den Coronavirus sehr ernst nehmen, wenn es keinen Milchreis gibt. Ich glaube, grundsätzlich mit Speichel anrühren, oder? Das ist ja epochal. Das ist ja. Ich glaube, dass die da Sicherheitspersonal auch brauchen. Die Leute werden nach Milchreis fordern. Es ist so. Also, ja, und das sind dieselben Leute, die gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Okay. Ja, kann gut sein. Ja. Aber das ist ja schon mal. Das wissen wir spätestens Freitag. Ja. Jo, ja, Essen 2. Das Hockey, gebackenes Hockeyfilet, MSC, Remouladensoße, Schmelzkartoffeln. Ja. Ich glaube, ist es nicht das Hockeyfilet eins der guten? Ich glaube nicht, nee. Der Pangasius ist eins der guten. Ja, das Problem ist, es tut sich aber auch alles nichts, solange das mit diesen Kartoffeln serviert wird. Das ist immer das Gleiche, ja. Ja, weil das ist diese Kartoffeln. Oder manchmal gibt es auch Reis, aber die dann werden, diese weiße Fischsoße. Das ist geringfügig besser, aber diese Kartoffeln, die Kartoffeln sind einfach schwierig, weil die entweder so undefinierbar durchgekocht sind, dass du die nicht mehr als einzelne Kartoffeln erkennen kannst. Ja. Oder man hat eine Motorsäge braucht. Also das sind die beiden Extreme. Und das ist harsche Kritik. Recht. Ist also sorry, diese Kartoffeln, die es zu diesem Fisch gibt, ne, ich würde diesen Fisch häufiger essen, wenn die Kartoffeln nicht so schlimm wären. Mhm. Weil die sind zu 95%. Du brauchst so ein Laserthermometer, wo du auf ohne die Kartoffeln Scheiß kannst, damit ohne du genau weißt, wie ist die Kerntemperatur. Ja, ohne und Scheiß. Und danach auf die Stirn des Ausgebenden, um zu gucken, ob er Corona hat. Ja, genau. Da würde ich mir einfach, bei diesem Essen würde ich mir einfach ein bisschen mehr Zuneigung zu den Kartoffeln wünschen. Liebe für die Kartoffeln. Weil dann würde ich das viel häufiger essen, weil der Fisch an sich nicht schlecht ist. Okay. Sind da nicht auch mal schon Risolé-Kartoffeln dabei? Ja, dann ist es deutlich besser. Gewesen. Dann ist es deutlich, ja, absolut. Oh. Ich weiß ja ehrlich gesagt. Aber Risolé sind die kleinen dann, gell? Ja, das sind die kleinen Runden, die schön in so einem Geschwänz sind. Die sind halt immer durch dann, ne? Das ist viel. Die braune besser. Seite, das ist viel. Das ist gut. Die sind yum. Unterschiedliche Tag und Schmelzkartoffeln, das sind halt die richtigen Dinger, gell? Eben, aber da Schmelz. Aber ein bisschen mehlig aus. Ja, die sind auch direkt mehlig. Aber das sind nicht die. Wozu, Alter? Wie sagt man, die im Wasser gekocht sind? Pellkartoffeln, Salzkartoffeln. Salzkartoffeln, genau, die sind nicht salzig. Salzkartoffeln gibt es auch noch. Salzkartoffeln sind okay. Ja, aber die sind auch nicht salzig. Die dürfen aber auch nicht mehlig sein. Nee, die dürfen auch nicht mehlig sein. Auch mehlige Kartoffeln. Aber genau diese konkreten Kartoffeln, das sind die schlechtesten Kartoffeln. Das sind die mehligen, vorwiegend mehlig. Sieht auch aus wie so ein Berg, so ein Bergpanorama liegt das auf dem Teller. Genau, mit der Remouladensoße als Schneekuss. Also das ist echt schade, weil das an sich ein solides Essen wäre, aber wenn du diese Kartoffeln dabei hast, dann wird es leider nichts. Okay. Ja, dann Dann, was bleibt mir anderes zu sagen? Ja. Wir werden trotzdem hingehen, natürlich. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder die Mensa gibt jetzt in unserem Leben und denken, dass es sich jetzt natürlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch krass steigern wird. Ja, ja. Weil ich meine, Potenzial ist da. Ja, auf jeden Fall. Also da hat er noch ein paar Zeilen frei. Aber trotzdem, ja, freuen uns. Wird vielleicht bald wieder Anlass für ein Lied geben oder so. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber... Die erste Mensa-Woche nach so langer Zeit. Nächste Woche auch wieder Zeit. Ja, nicht wirklich. Ich muss ja hier dranbleiben. Dranbleiben. Ja, immer der vorbildliche Studierende bleibt dran. Ja, genau. Das heißt ja auch nicht Semesterferien, sondern vorlesungsfreie Zeit. Vor dem Spiel auch. So ist es, ja. Ganz klassisch. Yeah, das ist natürlich ein Punkt. Felix Magath. Falls ihr das nicht bemerkt haben solltet. Okay, der ist zugeschaltet hier. Der ist live zugeschaltet, ja, der. Du wolltest was sagen? Ja, Folge 23 haben wir jetzt, also vielleicht 25 könnte man einen Song machen. Ohne ich würde jetzt einmal nicht so konkret machen, weil der Pressure so hoch. 25 schon fast, ein Vierteljahrhundert. Ein Vierteljahrhundert haben wir jetzt schon fast voll. Ja, krass. Ja, wie gesagt, mehr Folgen ohne Mensaöffnung als mit Mensaöffnung. Aber das wird sich jetzt bald ändern. Das geht jetzt wieder in die richtige Richtung auf jeden Fall. Aber alleine die Tatsache, dass durchgezogen wurde, ist ja schon. Ja, wie gesagt, ne? Denkt ihr jetzt auch in dunklen Zeiten? Während andere Podcasts bleiben wir der Lichtblick in die Rezession gestürzt werden, ist Mensa Podcast strong as ever. Mhm. Ja, ich kann es mir ganz selbstbewusst sagen, mit Nimo was zu reden. Ja, immer. Absolut. Ja. Manchmal muss man ein bisschen Alkohol trinken zum Nachhelfen. Ja, aber gut, das ist also. Zunge zu lockern. Aber es war auch immer toll. Ja, haben sich lustige Ideen. Doping ist ja auch kein Problem. Also das kann man immer machen. Wir dürfen das. Der schnelle Teller kommt zuerst zurück oder das Tagesgericht? Gute Frage. Ich würde auf den schnellen Teller. Beides gleichzeitig. Beides, ja. Ich sag schneller Teller. Merken, dass die Schlange sonst un... nee, ich sag schneller Teller, weil damit da kannst du dann noch so ein bisschen besser verteilen vielleicht. Also ich glaube, ich würde mir es sehr, sehr stark wünschen. Wir werden eh Essen 1 und Essen 2 unterschiedlichen Dingen ausgeben, vermute ich mal. Genau, das wäre nur Tagesgericht 1, 2. Naja, ja, das macht Sinn. War das am Freitag, bevor sie zugemacht haben, auch schon? Ich glaube schon, ja. Weiß ich nicht mehr. Da gab es nicht nur ein Essen. Da gab es nur das Linsen-Mangold-Curry und das kam dann am Tagesgericht raus. Gab es dann nur ein Essen? Ja, ich glaube schon. Ach, stimmt. Und dann war das kam doch dann auf den Band. Eben, und wir waren ja kurz bevor das dann komplett aus war, waren wir dann ja da. Ja, so war das. Verrückt. Aber die haben auch gesehen, die sind treu, die kriegen auf jeden Fall. Ja, Mensa Goldcard. Wir bleiben treu. Goldcard, ja. Member Card. Ja. Wenn ihr auch die Goldcard wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Ja. Ihr wisst ja, die E-Mail-Adresse haben wir schon häufig erwähnt. Ja. Ansonsten einfach nochmal die alten Folgen durchhören. Also stimmt, ja. Gibt ja viele Leute, die Podcasts auch 2-3 Mal hören zum Einschlafen und so weiter und so fort. Ja. Klar. Aber ich würde mir wünschen, dass das Tagesgericht zuerst zurückkommt, weil ich will eine Bowl. Ja. Nein, Rauchlachssoße. Oh ja. Na, okay, wir haben hier einen starken Fürsprecher für den schnellen Teller. Schneller am Tisch. Teller ist ja. Aber schneller Teller, ganz ehrlich, das kannst du dir selber nachkochen. Ich meine, es sind nur. Ja, aber die Zeit. Die Zeit. Du hast doch jetzt die Zeit. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Aber ich meine, ich bin froh, dass ich nicht mehr in die Traufe. Ja, eben. Ich bin froh, dass ich nicht mehr selber den Kochlöffel schwenken muss jetzt. Ich sag dir, in einer halben Stunde hast du das gemacht. In einer halben Stunde. Ah, gut, aber in einer halben Stunde bin ich auch zur Mensa gefahren, ne? Aber hast du es nicht gegessen? In einer halben Stunde hast du vielleicht die Schlange überwunden. Ja, gut. Und abspülen und aufräumen muss man auch immer das mit. Das kann ich anders mit Wunder. Ah, ja, okay. Nee, aber so machst du brauchst ja nur einen Teller und eine Gabel für einen schnellen Teller. Ich meine, Nudeln, Soße, okay, zwei Töpfe, ein Teller. Ja, schon Rufezeug. Dann würde ich auch lieber in die Mensa gehen, ja. Kurze Rede, langer Sinn, ich freue mich trotzdem, dass die Mensa wieder offen ist. Ja, das, okay. Sag ich auch. Also. Das ist fast wie ein normaler Tag morgen. Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Das ist fast wie ein normaler Tag morgen. Ich gehe morgen von 8 bis 12 in die UB und danach in die Mensa. Das ist erst um 8. Echt ein normaler Tag. Ja. Das ist aber ganz schön spät. Ne? Das ist ganz schön, ja. Also echt, jetzt ich weiß normalerweise was ist los mit 6 Uhr. Normalerweise habe ich mein Handtuch immer 5.30 Uhr hingelegt, bin nochmal anderthalb Stunden schlafen gegangen und dann wieder, ja. Aber du warst früher wahrscheinlich nicht in UB, sondern es kann nicht. Nee, früher, oder? Ja, das ist das Einzige. Das war mich immer noch traurig. Ja, das ist KG4 noch nicht offen, das Einzige. Aber sonst ist es morgen quasi back to normal. Es ist fast so, als wäre Corona nicht. Warum ist KG4 nicht offen? Ja. Also ich meine... Ja, gute Frage. Asbest? Ja, who knows? Bars haben offen. Ja, das stimmt. Ich meine, fucking Bars haben offen. Und das ist wichtig. War noch nicht in der Bar. Bar oder KG4? Ja. Das ist Cachet natürlich. Na, eben. Ja, ich meine... Spät nachts wird das Cachet auch zur Bar. Du machst immer spät da und da gehört, was da unten im Foyer so geht. Ja, da ist auch eine Bar, Alter. Ja. Ja, da, ich meine, die Plätze kann man begrenzen, aber zumindest die Leute reinlassen, um Bücher auszuleihen. Mit dem KG4 kannst du ja keine Bücher ausleihen. Ja, oder halt reingehen und Kopien machen von den Seiten. Kann schon, wenn man so eine Karte hat, geht das. Echt? Ja. Oder dass man sagt, Karte, ja. Oder man sagt, man darf Bücher jetzt für 3 Tage, 4 Tage ausleihen oder so. KG4 kann man Bücher ausleihen? Ja, ja, für 2-3 Tage. Wirklich? Übers Wochenende nur. Ja. Übers Wochenende habe ich auch gedacht. Aber jetzt tu so, als hättest du das nie gewusst und hast immer eine gute Ausrede, warum du da nichts gemacht hast übers Wochenende. Mein Studium wäre ganz anders verlaufen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß zwar, dass das geht, aber ich habe das vielleicht einmal gemacht. Ich gar nicht. Ja. Ja gut, aber ich habe ja auch in Hauptzeiten eigentlich studiert, wo das KG4 am Wochenende noch auf hatte. Das war noch Zeit. Das war noch Zeiten, ja. Bring mich jetzt nicht zum Weinen. Ja. So kurz vor Schluss. Good times. Ja. Bad times. Jetzt sag schon mal. So kurz vor Schluss. Nein. Achso, was? Dann. Ja, na dann. So dann. Vor gefühlt einer halben Stunde habe ich mal gesagt, so, ja, wir freuen uns, dass es jetzt diese Woche wieder schön alles in seinen geregelten Bahnen verläuft und wir uns mittags bekochen lassen dürfen und hoffen, dass es besser wird als... Also nächste Woche ist nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber es wird bestimmt noch besser. Amen, Brother. Ja, finde ich auch. Oh, kann man nichts hinzufügen, ne? Tschüss. Okay. Dann bis nächste Woche. Jo. Tschüss. Dann. Ciao.